Kundgabe 3184. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.07.1944. Zulassung des Glaubenskampfes von Gott. In größte seelische Konflikte werden die Menschen kommen durch weltliche Bestimmungen. Und diese Zeit ist nicht mehr fern. Sie werden gedrängt werden zu einer offenen Stellungnahme ihrem Glauben gegenüber. Und Gott lässt dies zu, weil es notwendig ist, dass sich die Menschen mit einer Frage auseinandersetzen, die ihr Seelenheil betrifft und die sie bisher unbeachtet gelassen haben. Er lässt es zu, dass sie bedrängt werden von irdischer Macht, dass sie in Notlagen geraten um des Glaubens willen, auf dass sie sich selbst klar entscheiden, wie sie zu ihrem Glauben stehen. Er lässt einem jeden Menschen Freiheit, das heißt, von Gott aus wird kein Mensch gezwungen, ihn anzuerkennen, so ihn nicht die innere Stimme mahnet, Gott treu zu bleiben, und er sich durch diese Stimme innerlich gezwungen fühlt, ihn zu bekennen vor der Welt. Diesen inneren Mahner und Warner wird Gott zwar sprechen lassen dort, wo noch Zweifel herrschen und der Mensch zu schwachen Willens ist. Er wird allen beistehen, die noch unentschlossen sind. Er wird ihnen gläubige Menschen zusenden und durch diese an ihre Herzen pochen. Er wird sich allen nahe bringen im Wort, in Leid und in der Not. Er wird sich ihnen offenbaren und bei gutem Willen Gott zu erkennen und seinen Willen zu erfüllen, wird auch der Mensch wissen, wie er sich entscheiden soll. Denn ihm helfen dann auch die Lichtwesen, die ihn betreuen und sie lenken seine Gedanken recht. Es werden aber auch viele Menschen wegwerfen, was ihnen das Kostbarste sein sollte, den Glauben an Jesus Christus als göttlichen Erlöser. Sie werden ohne Bedenken sich für die Welt entscheiden und ihre Seelen in arge Not bringen. Und diese warnet Gott noch zuvor, indem er ihnen selbst entgegentritt durch seine Werkzeuge, indem er sie die Kraft des Glaubens kennenlehrt und also außergewöhnliche Beweise gibt, die sie zum Glauben führen können, so sie nicht ganz Gott widersetzlich sind. Und darum lässt er den Kampf wieder den Glauben zu. Er lässt ihn Formen annehmen, die die Verworfenheit der Menschen kennzeichnen. Denn er selbst will in dieser Zeit sich äußern, damit noch die Menschen gerettet werden, die eines großen Anstoßes bedürfen, um gläubig zu werden. Er wird daher die irdische Macht nicht hindern, so sie offen vorgeht gegen die sich zu Gott bekennenden Menschen. Denn nun werden die Menschen gezwungen zum Entscheid. Und dieser Entscheid ist überaus wichtig für die Seelen. Bestimmt er doch das Los der Seele in der Ewigkeit, ob sie zum Leben oder zum Tode erwacht, so sie von dieser Erde scheidet. Und auf dass die Menschen sich recht entscheiden, sucht Gott sie noch zuvor zum Erkennen zu leiten. Er sucht sie zu beeinflussen durch irdische und geistige Diener, die ihnen beistehen, so sie ungewiss sind, was sie tun sollen. Doch ihren Willen zwingt er nicht. Und darum ist es nötig, dass die Menschen von irdischer Seite zum Entscheid gedrängt werden und ihnen so die Freiheit ihres Handelns gewährleistet ist. Amen.